Handbuch der Judenfrage. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Tatsachen zur Beurteilung des jüdischen Volkes. Herausgegeben von Theodor Fritsch. 29. Auflage 68 bis 75.000. 1923. Hammer Verlag, Leipzig. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Die in diesem Buch reichlich vorhandenen Fußnoten sind großenteils um des Leseflusses willen nicht mit vorgelesen worden. Gleiches gilt für Quellenhinweise, zum Beispiel zu Bibelzitaten im laufenden Text. Hier wird auf die Lesevorlage verwiesen, die sich als PDF-Exemplar in unglaublichkeiten.com-Archiv befindet. Vorwort zur 29. Auflage. Seit 1886 bis vor einem Jahrzehnt war das Handbuch der Judenfrage die einzige Schrift, die in zusammenfassender Weise über die verschiedenen Gebiete der Judenfrage unterrichtete. Das Buch hatte daher in seinen letzten Ausgaben einen ansehnlichen Umfang angenommen. Inzwischen ist eine umfängliche neue Literatur entstanden, die sich zum Teil auf die im Handbuch gegebenen Grundlagen stützt und die einzelnen Gebiete weiter ausbaut. Die neue Ausgabe konnte daher unter Hinweis auf die ergänzenden Sonderschriften auf das Notwendigste beschränkt werden. Den oft geäußerten Wunsch, aus dem Handbuche einen knappen Auszug zu besitzen, der durch billigen Preis zu einer Massenverbreitung geeignet sei, will der Verlag demnächst gerne zu entsprechen suchen. Einstweilen sollen einzelne Abschnitte des Buches als Sonderdrucke hergestellt werden, die als kleine selbstständige Bändchen sich ebenfalls zu einer größeren Verbreitung eignen. Nicht versäumen will ich all denen, die bei der Neubearbeitung dieser Auflage mir mit Rat und Tat beigestanden haben, meinen innigen Dank abzustatten. Wenn es auch diesmal noch nicht möglich war, allen geäußerten Wünschen gerecht zu werden, so hoffe ich, bei einem bald zu erwartenden Neudruck noch manches schuldig Gebliebene nachholen zu können. Leipzig, Mitte März 1923, Theodor Fritsch. Einführung. Judenfrage. Ein Gebiet, auf dem Leidenschaften und Vorurteile häufiger das Wort geführt haben als nüchterne Erwägungen. Aber Leidenschaft und Vorurteil waren nicht etwa nur auf Seiten der Judengegner. Unter denen, die von reiner Menschlichkeit geleitet die Partei der Juden nahmen, war nur allzu oft eine völlige Unkenntnis des jüdischen Wesens daran schuld, dass sie die gegen die Juden gerichtete Bewegung missverstanden und den Blick verschlossen gegen unleugbare Tatsachen. So wurden den Judengegnern vielfach falsche Absichten und Beweggründe untergelegt. Man sprach von blindem Hass und Neid, von religiöser Intoleranz, von reaktionären Machenschaften, von finster mittelalterlichem Geiste, von Glaubens- und Rassenhass, wo es sich doch um ganz andere Dinge handelte. Das vorliegende Büchlein will dazu beitragen, sachliches Material zu einer vorurteilsfreien Betrachtung der Frage zu liefern. Was uns heute die allgemeine Humanität und die religiöse Toleranz gebieten, soll nicht missachtet werden. Moderner Geist hebt seinen Flug hoch genug, um aller Engigkeit zu entfliehen. Am allerwenigsten soll uns Glaubensdünkel befangen machen. Der frei über die Menschheitsgeschichte schweifende Blick lässt uns die Trüglichkeit und Vergänglichkeit aller menschlichen Lehrsätze und Dogmen erkennen, und darum bleiben wir heute davor behütet, jemanden seines Glaubens wegen zu verachten oder gar zu verfolgen. Wir bilden uns nicht ein, dass irgendeine der übernommenen Glaubenslehren die allein untrügliche sei. Wir sind darum äußerst duldsam in Glaubensdingen, solange eine Lehre nicht das Gesamtwohl gefährdet. So billigen wir eine freie Entfaltung aller Kräfte und Tiefen des Menschengeistes. Das Ethos, der Glaube an den sittlichen Willen im Menschen, der Glaube, dass aller Menschengeist zum Lichte strebt und dass ein allgültiger Lebenswille auch dem Gesunkenen und Gefallenen den Weg zu neuer Erhebung offen lässt, soll unerschütterlich in uns wohnen. Allein dieser Glaube darf uns nicht an der Erkenntnis der Wahrheit hindern und uns nicht zu mattherziger Duldung aller Ausartungen verführen. Aller Fortschritt der Erkenntnis beruht auf wachsender Scheidung und Unterscheidung. Und darum muss, wer Wahrheit sucht, von seinen gesunden Sinnen Gebrauch machen. Er darf sich nicht blindstellen gegen handgreifliche Missstände. Zu den jüngsten Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung gehört die Erkenntnis über die Unterschiedlichkeit der menschlichen Arten und Rassen. Das wohlfeile Schlagwort von der Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, kann vor einer strengen Prüfung nicht standhalten. Es bestehen im Menschenreich nicht nur erhebliche Abweichungen hinsichtlich der äußeren Erscheinung nach Gestalt und Hautfarbe, sondern auch tiefgehende innere Unterschiede nach Temperament, Gemütsart, intellektueller und sittlicher Anlage. Die landläufige Vorstellung, als ob alles geistige Wesen im Menschen nur die Frucht zufälliger äußerer Einflüsse, das Ergebnis der Umwelt und der Erziehung sei, ist nicht länger haltbar. Es gibt erblich eingeborene Kräfte, die durch keinerlei äußerliche Einflüsse dauernd zu verwischen sind, die von Geschlecht zu Geschlecht sich übertragen und oft nach Jahrhunderten unverwandelt wieder hervorbrechen. So können wir uns heute nicht mehr gegen die Tatsache verschließen, dass es wie im Tierreiche auch im Menschengeschlechte unterschiedliche Arten und Rassen gibt, die ihre besonderen Grundzüge unter allen Umständen bewahren. Trotz aller Berührung mit den Europäern ist noch aus keinem Neger ein Weißer geworden, auch innerlich nicht. Und die Hereros haben die Sentimentalität unseres kolonialen Beamtentums, dass sie in der Behandlung den Weißen gleichstellte, sehr bitter enttäuscht. Auch die furchtbaren Erlebnisse des Weltkrieges haben uns darüber belehrt, wie tief der Gegensatz zwischen den verschiedenen Völkern und Rassen ist und wie alle Deklamationen von Humanität und Menschheitsverbrüderung nicht imstande waren, den nationalen und Rassenhass zu überbrücken. Außer den Deutschen hat bisher kein Volk in der Welt es mit dem Verbrüderungsgedanken ernst genommen. Alle sind von rücksichtsloser nationaler Selbstsucht erfüllt und bezeichnen sich stolz als Sacro Egoismo, heilige Selbstsucht. Seit Gobineaus Buch über die Ungleichheit der Menschenrassen sind vielen die Augen aufgegangen und sie sehen nun mit Verwunderung Zusammenhänge, deren Wesen bisher unverständlich schien. Hunderte von Forschern lenken heute ihre Blicke auf diese Gebiete und fördern unermüdlich neue Aufschlüsse zutage. Sie lassen uns die Wirkung des Rassenprinzips erkennen in geschichtlichen Vorgängen, vor denen wir bisher wie vor einem Rätsel standen. Und der leider unleugbare Verfall der europäischen Nationen erweist sich zum Teil als eine Folge der Verkennung des Rassewesens. Die Zukunft der Kulturstaaten scheint in Frage gestellt, wenn es nicht gelingt, ihre Verfassung unter Berücksichtigung der rassischen Eigenheiten der Bevölkerung neu zu ordnen. Mit gutem Grund wird in neuerer Zeit von einem Selbstbestimmungsrecht der Völker gesprochen, von dem Anspruch darauf, das Leben nach den Grundsätzen der eigenen Art und Rasse auszubauen. Das Durcheinanderwohnen verschiedener Rassen bringt allerlei Gefahren. Den Naturvölkern auf den Inseln des stillen Ozeans brachte die Einwanderung der Weißen ganz neue, bis dahin unbekannte Krankheiten wie Husten, Influenza, Darmfieber und so weiter. Die Leiden wurden in manchen Fällen so heftig, dass die Eingeborenen die Fremdlinge flehentlich baten, ihr Land wieder zu verlassen, damit nicht die einheimische Bevölkerung dem Untergang verfalle. Unverkennbar übt das Beisammenwohnen verschiedener Rassen nachteilige Einflüsse aus, geistige scheinbar noch mehr als leibliche. Man könnte von Völkergiften reden, die aus der Verrührung fremdartiger Rassen entstehen. Vielleicht war es im Altertum ein bewusster Ausfluss der Rassenhygiene, wenn hochkultivierte Inselvölker jeden an den Strand verschlagenen Fremdling den Göttern opferten, damit er nicht neue Leiden ins Land bringe. Offenbar besaßen die alten Völker in manchen Stücken mehr Lebensweisheit als wir heutigen. Dass nun gerade der Hebräer eine für alle anderen Nationen höchst verhängnisvolle Rolle spielt, ist durch die Blätter der Geschichte erwiesen. Er darf in physischer wie psychischer Hinsicht geradezu als Träger gewisser Völkergifte gelten. Mit dem Fortschreiten der soziologischen Erkenntnis wird daher immer mehr der Wunsch in den Völkern reifen, die jüdische Nation aus den arischen Staaten auszuscheiden und ihr irgendwo eigene Heimat und eigenen Staat zu geben. Die Bestrebungen der jüdischen Zionisten, die ein solches Ziel verfolgen, sind nur zu billigen. Das von Freiheits- und Gleichheitsideen durchtränkte Amerika, das bisher allen Rassen gleiche Rechte einräumte, sieht sich neuerdings genötigt, seine Anschauungen und Gesetze zu revidieren und gegen Neger, Chinesen und andere minderwertige Rassen Einschränkungen zu schaffen, weil sie die soziale Ordnung und Gesittung des Landes gefährden. Kanada verschließt neuerdings seine Grenzen gegen die Einwanderung von Orientalen, Ostindiern und südlichen Rassen.